verbietet unsere Lieder und verbietet unsere Schriften. Verhindert jede Demo mit 10.000 Polizisten. Verbietet die Symbole, alle unsere Zeichen. Denn wir werden trotzdem niemals weichen. Niemals, niemals geben wir auf. Niemals, niemals geben wir auf. Niemals, niemals geben wir auf. Niemals, niemals geben wir auf. Füllt ruhig eure Zellen mit unseren Aktivisten. Setzt unsere Gesinnung auf euren schwarzen Listen. Niemals, niemals geben wir auf. Niemals, niemals geben wir auf. Niemals, niemals geben wir auf. Niemals, niemals geben wir auf. Eure Waffen, Judenschutz, ihr werdet bald kapieren. Unsere Gedanken kann man nicht zensieren. Ihr kämpft nur für Geld, doch wir Ideale seid euch dessen sicher. Wir hassen euch alle. Ihr seid Marionetten an vielen unserer Feinde. Doch es naht der Tag und wir zerstören die Gemeinde. Niemals, niemals geben wir auf. Niemals, niemals geben wir auf. Niemals, niemals geben wir auf. Niemals, niemals geben wir auf. Niemals gehen wir auf die Knie. Niemals gehen wir auf die Knie. Niemals gehen wir auf die Knie. Und schon gar nicht vor. Niemals, niemals geben wir auf. Niemals, niemals geben wir auf. Niemals, niemals geben wir auf. Niemals, niemals geben wir auf! Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt ruhig weiter lügen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Die Wahrheit wird doch siegen. Ihr habt die besseren Karten, doch das ist bald vorbei. Ihr werdet nicht entkommen und wir sind euch geschwollen.